Erster ich, Paulus, bitte euch persönlich bei der Sanftmut von Christus, obwohl ich in eurer Gegenwart demütig und nur aus der Ferne mutig erscheine. Zweiter ich bitte euch darum, dass ich bei meinem Besuch nicht streng sein muss gegen Leute, die uns weltliches Verhalten vorwerfen. Dritter wir leben zwar als Menschen in dieser Welt, aber wir kämpfen nicht mit menschlichen Methoden oder aus rein egoistischen Motiven. Vierter die Waffen für unseren Kampf sind nicht menschlich, sondern sie besitzen durch Gott die Kraft, sogar starke Festungen zu zerstören. Fünfter wir besiegen stolze Argumente, die sich gegen Gott richten, und führen jeden Gedanken in den Gehorsam gegenüber Christus gefangen. Sechster wir sind bereit, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald ihr als Gemeinde bewiesen habt, dass ihr Gott vollkommen gehorcht. Siebter seht euch die offensichtlichen Fakten an, denn wer sich sicher ist, zu Christus zu gehören, sollte das auch bei uns anerkennen. Achter auch wenn ich stolz auf die Vollmacht bin, die der Herr mir zum Aufbauen gegeben hat, werde ich nicht enttäuscht werden. Neunter es soll nicht so wirken, als ob ich euch mit meinen Briefen nur Angst machen wollte, ohne wirklich handeln zu können. Zehnter manche behaupten, meine Briefe seien zwar gewaltig und streng, aber mein persönliches Auftreten sei schwach und meine Rede bedeutungslos. Elfter solche Leute sollten bedenken, dass wir bei unserer Ankunft genauso entschlossen handeln werden, wie wir es in unseren Briefen schreiben. Zwölfter wir vergleichen uns nicht mit denen, die sich selbst loben, weil sie keinen Verstand haben und nur ihre eigenen Maßstäbe benutzen. 13. Wir wollen uns nicht maßlos rühmen, sondern wir bleiben in dem Bereich, den Gott uns für unsere Aufgabe zugeteilt hat. 14. Wir gehen nicht über unsere Grenzen hinaus, da wir die Ersten waren, die euch die gute Nachricht von Christus brachten. 15. Wir prahlen nicht mit der Arbeit anderer Menschen, sondern hoffen, dass unser Arbeitsbereich durch euren wachsenden Glauben noch viel größer wird. 16. Dadurch können wir das Evangelium auch in Regionen verkünden, die noch weiter entfernt sind, ohne uns mit fremder Arbeit zu rühmen. 17. Wenn sich jedoch jemand rühmen will, dann soll er das nur im Hinblick auf das tun, was der Herr bewirkt hat. 18. Denn nicht derjenige ist wirklich anerkannt, der sich selbst lobt, sondern nur der Mensch, den der Herr selbst empfiehlt.